Doch musste das Gesetz erfüllet werden, deswegen kam das Heil der Erden. Des höchsten Sohn, der hat es selbst erfüllt und seines Vaters Zorn gestillt. Durch sein unschuldig Sterben ließ er uns Hülf erwerben. Wer nun demselben traut, wer auf sein Leiden baut, dir gehet nicht verloren. Der Himmel ist für den Erkoren, der wahren Glauben mit sich bringt und fällt.